Form vermittelten bereits den Menschen der frühesten Kulturen eine Vorstellung vom Raum. Sie dienten als zunächst nur gedankliche Konstruktion der Orientierung und wandelten sich schließlich zum Bild. Felszeichnungen in den Sand geritzte Botschaften, Malereien zu kultischen Zwecken, die gleichzeitig reale Gegebenheiten spiegelten, Pläne auf Tonscherben, Pergamentrollen, Papier. Unabhängig vom Trägermedium existiert von jeher eine kartografische Formensprache. Mit ihr wird die Position des Menschen in seinem Verhältnis zu anderen, zum gemeinsam bewohnten Gebiet, zur Welt, zum Universum dingfest gemacht. Die Odyssee der Kartografie. Reisen vom Mittelpunkt zu den Rändern der Erde. Ein Feature von Gerald Sammet. Der Maßstab für die Weltmitte. Ein Schamane stößt einen Stab in den Boden und definiert einen Kreis. Der Radius fällt mit der Entfernung der Horizontlinie zusammen. Die Lebenswelt hat einen benennbaren Punkt. Menschliche Vorstellungen vom Raum resultieren aus Erfahrungen, die sich zu Abstraktionen verdichten. So werden für den Umgang mit der zunächst unüberschaubaren Natur erste Anhaltspunkte gesucht. Kartografisches Denken entwickelt sich bereits vor der Erfindung der Schrift. Ein Beispiel dafür, wie sich die Menschen der archaischen Kulturen eine erste Orientierung verschafft haben könnten, stammt von dem rumänischen Soziologen und Religionswissenschaftler Mircea Eliade. Nach einem Mythos der Achilpas, die zu den australischen Aranda-Stämmen gehören, habe ein göttliches Wesen namens Numbakula ihre Welt aus dem Stamm eines Gummibaums geschaffen. Der Schöpfer der Achilpa-Menschen verwurzelte diesen Gummibaum im Boden, um von dort am Stamm in den Himmel hinaufzuklettern. Numbakula verschwand, aber der heilige Stamm blieb den Achilpas, die mit seiner Hilfe die Mitte ihres Siedlungsgebiets und damit ihr Weltempfinden bestimmten. Für Nomaden muss diese frühe Form einer Erdachse eine praktische Erfindung gewesen sein, ließ sie sich doch, wenn dies notwendig wurde, einfach versetzen. Die Achilpas machten es sich bald zur Gewohnheit, dorthin aufzubrechen, wohin der Stamm sich neigte. Man kann diesen heiligen Stab als das Zeugnis einer ersten keineswegs unbeholfenen Kartografie betrachten. Bezeichnet wurde von ihm ja nichts Geringeres als der Mittelpunkt des Universums, der Ort, an dem, wie Eliade anmerkt, das Gefühl endete, in einem unbekannten und chaotischen Raum verloren zu sein. Dieser Raum, in dem halbwegs geordnete und bestimmbare Verhältnisse herrschten, mag in den Nächten nicht weiter gereicht haben als der Schein, den die Feuerstellen verbreiteten. Mit dieser Sicht kam das Wort Grenze in die Welt. Sie trennte zuerst die Wildnis draußen von der Ordnung drinnen, das überschaubare Stück Lebensraum von dem feindseligen Gelände, das nur ausnahmsweise und aus wohlüberlegten Gründen aufgesucht wurde. Das Muster von draußen und drinnen lässt sich in allen archaischen Kulturen aufspüren. Es hat sich, soweit es noch Naturvölker gibt, denen man ein einigermaßen unangetastetes Leben erlaubt, dort bis auf den heutigen Tag erhalten. Die Grenze, eine zuerst durch Empfindungen konstruierte, dann gedanklich und sprachlich bestimmte, schließlich durch Hecken, Mauern oder einfache Landmarken bezeichnete Linie, steht für den Schritt in Vorstellungen, mit deren Hilfe die Welt begehbar und beherrschbar gemacht werden soll. Raumvorstellungen entwickelten sich, anders als die begrenzte Orientierungsfähigkeit der Tiere, durch die Weitergabe verbaler Informationen und Erfahrungen über die Lage von Wasserstellen, den Ort, an dem sich wahrscheinlich jagdbares Wild auffinden lässt, das Vorhandensein einer Gefahr und die Möglichkeiten, ihr aus dem Wege zu gehen. Das menschliche Bewusstsein konstituiert sich durch das Erleben der eigenen Beweglichkeit, das anderen mitgeteilt wird. Mit ihm entstehen die ersten Maße für den Raum und die Zeit. Die Dinge, die einen Namen erhalten und in ihrem Verhältnis zueinander festgelegt werden, verbinden sich zu logischen Zusammenhängen. Sie werden bezeichnet, sei es durch Gesten und Gesänge, durch in den Sand geschriebene, in Felsen geritzte Mitteilungen oder am Ende durch die uns heute geläufige Schrift. Die Grenzen meiner Sprache, konstatierte der Philosoph Ludwig Wittgenstein, bedeuten die Grenzen meiner Welt. Im Geltungsbereich dieses Satzes operieren auch die historische, wie die zeitgenössische Kartografie. 1963 entdeckt der Archäologe James Mallard bei Ausgrabungen in der neolithischen Siedlung Çatalhöyük, nicht weit von der türkischen Provinzhauptstadt Konya gelegen, eine Malerei, die sich keinem der den Altertumsforschern bis dahin bekannt gewordenen Motivkreise zuordnen lässt. Sie zeigt auf einer Länge von annähernd 3 Metern ein in sich geschlossenes System von Rechtecken. Jedes von ihnen ist an den Winkeln auf charakteristische Weise durch Punkte markiert, im Innern ausgehöhlt und mit den anderen zu einer komplexen, an das Muster von Schachbrettstädten erinnernden Struktur zusammengefasst. Eine solche Analogie ließe sich freilich, wäre dies die einzige Übereinstimmung, kaum rechtfertigen. Die Malerei liefert, für sich genommen, keinen weiteren Hinweis, außer dem, dass es die Betrachter bei ihr möglicherweise mit einer ornamentalen Vereinfachung, einem Schmuckband vielleicht oder mit ähnlichen Motiven zu tun haben. Allerdings existiert auf dem über 2 Wände verlaufenden Bild am oberen Rand ein aufschlussreiches Detail. Konturen, die an das Profil eines Berges erinnern und die den Forschern ins Gedächtnis rufen, dass es einen solchen Berg, den mittlerweile erloschenen, nur durch seine Schlote noch kenntlichen Vulkan Hasandah in der näheren Umgebung tatsächlich gibt. Die Bewohner von Çatalhöyük hatten an seinen Flanken nach Obsidian gesucht und waren dabei, wie die Ausgrabungen beweisen, zu einigem Wohlstand gekommen. James Mallard und seine Mitarbeiter schenken der Malerei zunächst nur am Rand ihrer archäologischen Tätigkeit ihre Aufmerksamkeit. Weit mehr beschäftigen sie Lage und Zusammenhang der unerwartet weitläufigen Siedlung, deren Beschaffenheit sie auf einem detailgenauen Ausgrabungsplan nachzeichnen. Dieser Plan, der die Grundlinien der Häuser und Gassen fixiert, erweist sich nach einigen Vergleichen unversehens als der Schlüssel zu der Malerei. Das Schmuckband aus Rechtecken an den beiden Wänden stimmt in seiner relativen Ausdehnung und im Arrangement weitgehend mit dem Grundriss des früheren Çatalhöyük überein. Die Abbildung wäre demnach nicht Dekoration in einem weiteren kultisch gemeinten Sinn, sondern auf eine unmittelbare, konkret zu bestimmende Weise zweckdienlich gewesen. Mit einiger Vorsicht folgert James Mallard, es handle sich bei ihr um die Wiedergabe einer neolithischen Siedlung, vermutlich von Çatalhöyük selbst, deren Häuser sich exakt auf die Weise erheben, die die Malerei zeigt. Das Fremdartige am oberen Bildrand gegen die allgemeine Ordnung der Grundrisse gesetzte Objekt ließe sich dabei, so Mallard, als eine Seitenansicht des zweigipfligen Vulkans Hasandah bestimmen, aus dessen Schlot gerade die Asche einer Eruption aufsteige. Mit einer Abweichung von allenfalls 100 Jahren ist es inzwischen gelungen, die Entstehung der Malerei auf das Jahr 6200 vor Christus zu datieren. Çatalhöyük müsste demnach als das erste halbwegs gesicherte Zeugnis einer prähistorischen Karte gelten. Katasterpläne wie der von Çatalhöyük erfüllten im babylonischen Zweistromland bereits wie selbstverständlich ihren Zweck. Ihr Gebrauch fußte auf entwickelten Mess- und Beobachtungstechniken und mathematischen Grundkenntnissen, deren Definitionen, zum Beispiel bei der Bemessung des Kreisumfangs mit 360 Grad, bis in die Gegenwart fortwirken. Die babylonische Kultur scheint die erste gewesen zu sein, die sich mit einer allgemeinen kosmologisch orientierten Lagebestimmung ihres Vorhandenseins nicht abfinden wollte. In ihr zirkulierten geografisches und astronomisches Wissen auf eine bereits modern zu nennende Weise, getrennt von kultischen Bedürfnissen und religiösen Vorstellungen in Gestalt von für sich aussagekräftigen, differenzierten Wissenschaftsmethoden. Die Babylonier wussten um den Stand und Wandel der Sterne. Sie begnügten sich nicht damit, sie als die Wegzeichen magischer Vorstellungswelten zu fixieren. Sie entwickelten ein von der alltäglichen Praxis getrenntes sexagesimales Zahlensystem, berechneten Quadratwurzeln und den Zinseszins und annähernd die Kreiszahl Pi. Anhand langjähriger Beobachtungen gelang es ihnen, den Stand der Planeten, die Verfinsterungen der Sonne und ein brauchbares Kalendarium zu bestimmen. Noch in der griechischen Antike wurden babylonische Beobachtungsreihen verwendet. Ein Blick auf das berühmteste aller kartografischen Dokumente dieser Epoche, die babylonische Weltkarte aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, bestätigt wie konsequent die Trennung von wissenschaftlich begründeter Einsicht und allgemeinen Glaubenslehren damals an Euphrat und Tigris bereits betrieben wurde. Noch im literarisch dokumentierten Weltschöpfungsepos der Babylonier wird die Erde als die untere Hälfte einer gespaltenen Gottheit beschrieben, deren drachenförmige Gestalt das Reich der Menschen mit dem Gewölbe des Himmels verbindet. Keine 400 Jahre danach, auf der heute im Britischen Museum in London verwahrten Karte, erscheint die Erde in Form einer flachen Scheibe, mit Babylon als Stadt und Staat in ihrem Zentrum und einem Kranz entlegener Inseln am Rand des die bekannte Welt eingrenzenden Meeres. Die nur teilweise erhaltene Legende zu diesem Plan bezeichnet einen der entfernten Bezirke als den Ort, wo die Sonne nicht scheint. Möglicherweise verbirgt sich darin der erste Hinweis auf die winterliche Dunkelheit in den Polarregionen. Freilich mischen sich auch in dieser Darstellung Mythologien und Kenntnisse von Realität auf eine nicht immer eindeutig zu bestimmende Weise. Charakteristisch für die babylonische Weltkarte bleibt aber, dass sie ältere kosmologische Vorstellungen, wie sie aus den archaischen Kulturen überliefert wurden, mit den kartografischen Verfahren ihrer Zeit zu bestätigen sucht. Der Blick, den die Kartografen auf das Weltganze werfen, ist nicht mehr spekulativ. Er sucht, gleichsam aus der Vogelschau, nach Bestätigungen in der wirklichen Welt. Fürs Erste ist aus der Erde eine in ihrem Zentrum bewohnte, an den Rändern aber unzugängliche Scheibe geworden. Als der griechische Dichter Homer im 8. Jahrhundert vor Christus seine Geschichte vom Untergang Trojas erzählt, trägt Achilles, sein Held, den in Babylon erdachten Weltplan auf seinem Schild. Von Hephaistos geschmiedet, dem Gott des Feuers und der Erze, zeigt die Wehr des Kriegers das Universum als eine vom Ozean umflossene Scheibe. Im Zentrum liegen Erde, Wasser, Sterne, Sonne und Mond, getrieben in Gold und umkränzt von Szenen, die Stationen des menschlichen Lebens beschreiben. Eine friedliche und eine vom Krieg verwüstete Stadt, Weinbau, Aussaat und Ernte, Viehzucht und Feste. Die Exaktheit, mit der der Dichter den Stand der Gestirne und die Lage der Welthorizonte wiedergibt, verweist, auch wenn es ihm in seinem Epos zuvörderst um menschliches Geschick und Heldentum geht, auf den hohen Stand der Kenntnisse in Sternkunde und Geographie. Zum ersten Mal soll, nach einem Bericht des griechischen Gelehrten Eratosthenes, Anaximander von Milet im 6. Jahrhundert vor Christus den Gedanken an eine Darstellung der gesamten bewohnten Erde gefasst haben. Generationen von Wissenschaftlern haben sich an Rekonstruktionen dieser nur mit ein paar Sätzen beschriebenen Karte versucht. Nach ihren Interpretationen hatten die kartografischen Künste im antiken Griechenland ihre erste Blüte. In den meisten Fällen stützte diese Sicht sich freilich auf Textüberlieferungen, die weit mehr die Weltsicht späterer Epochen als die Konstellation der historischen Fakten bestätigen sollten. Ein Gedanke macht sich in diesen Jahren allerdings mit bedenkenswerter Unbekümmertheit auf den Weg. Der neue und ungeheuerliche Einfall, nach allem, was man über die Ausdehnung und den Zusammenhalt der Welt in Erfahrung gebracht habe, müsse es sich bei der Erde um einen Körper von kugelförmiger Gestalt handeln. Dieser Einfall wird von Seeleuten übers Meer getragen, er zirkuliert in Reden und auf Pergamenten, erreicht die Pythagoreer auf der Insel Samos, den Philosophen Parmenides aus Elea in Unteritalien und den Gelehrten Eudoxos von Knidos, dessen Kenntnisse uns der Geograph Strabon überliefert. Der wunderliche Geistesblitz wird aber auch von Weitgereisten nicht selten belacht. Auf der Unterseite dieser frei im Nichts schwebenden Kugel, so die Zweifler, müssten die Menschen auf dem Kopf stehend leben und die Wasser der Meere in den Himmel ablaufen. Für die Kugelgestalt der Erde lieferte Aristoteles um das Jahr 350 vor Christus erste Hinweise. Ihm war aufgefallen, dass die Masten davonfahrender Schiffe immer noch zu beobachten waren, wenn der Schiffsrumpf selbst bereits unter dem Horizont verschwunden war. Auch beim Anblick des kreisförmigen Erdschattens auf dem Mond während einer Finsternis spielte er mit dem Gedanken, der, wäre er ihm in letzter Konsequenz nachgegangen, das noch unangefochtene geozentrische Weltbild bereits damals außer Kraft gesetzt hätte. Aristoteles beließ es aber bei einer Hypothese, die er auf dem begrenzten Mittelmeer auch kaum hätte überprüfen können. Die Annahme des Aristoteles wurde erstmals um 250 v. Chr. Von Eratosthenes, dem Leiter der Bibliothek von Alexandria, mit mathematischen Mitteln bestätigt. Er schickte Helfer an die Endpunkte der von königlichen Geometern mit 5000 Stadien vermessenen Wegstrecke von Alexandria nach Syene, dem heutigen Assuan, die am selben Tag zur Mittagsstunde die Höhe des Sonnenstands maßen. Die Winkeldifferenz zwischen Syene und Alexandria betrug 7 Grad 12 Minuten, ein Fünfzigstel des Vollkreises. Demnach musste der Weg vom Nildelta nach Oberägypten ein Fünfzigstel des Erdumfangs ausmachen. Leider ist nicht mehr bekannt, welche der regional verschiedenen Stadien Eratosthenes seinen Berechnungen zugrunde legte. Rekonstruiert man sein Verfahren mit allen in Frage kommenden Maßeinheiten, dann lässt sich für den Vollkreis ein Wert zwischen 37.700 und 46.250 Kilometern bestimmen. Der tatsächliche Erdumfang am Äquator wird heute mit 40.076,6 Kilometern bemessen. Das Experiment des Eratosthenes blieb zunächst ohne praktische Folgen. Zu sehr hatte sich unter seinen Vorläufern die Vorstellung von der Erde als einer Scheibe verfestigt. Die Versuche, ihr kartografisch eine Form zu geben, beginnen bei dem Thales-Schüler Anaximander, dessen Weltkarte aus dem 5. Jahrhundert vor Christus ein Hekataios verbessert haben soll. Dessen Erdscheibe wird beherrscht von zwei durch das Mittelmeer getrennten Kontinenten, wobei der Kaukasus, das als Libyen bezeichnete Afrika, mit Asien zu einer Landmasse verknüpft. Im Westen liegen die Säulen des Herkules, im Osten der indische Subkontinent. Auf dem Kartenbild erscheinen das Rote Meer bis zum südlichen Bab el-Mandeb und natürlich die mediterrane Region mit den Inseln, Küsten und Erfahrungshorizonten eines vom Weltozean vollständig umschlossenen Erdkreises. Gegen diese Hypothese von einem alle Länder umfassenden Ring polemisiert der weitgereiste Herodot im 4. Buch seiner um 450 vor Christus geschriebenen Historie. Sein Weltbild gründet sich auf Beschreibung und Vergleich gesicherter Tatsachen. Herodot übt herbe Kritik an den zeitgenössischen Kartografen. Ich muss aber lachen, wenn ich sehe, wie sie ihre Erdkarten zeichnen. Viele Leute schon, aber keiner mit rechtem Verstand bei der Ausführung, die den Okeanus auf ihren Zeichnungen rings um die Erde fließen lassen, kreisrund wie abgezirkelt. Und einige machen Asien gleich groß wie Europa. Für den rechten Verstand sorgt Herodot dann gleich selbst. Er berichtet, phönizische Seeleute hätten Afrika vom Roten Meer aus in südlicher Richtung umschifft und seien an den Säulen des Herkules vorbei durchs Mittelmeer nach Ägypten zurückgekehrt. Diese erste Umrundung eines Kontinents im 6. Jahrhundert vor Christus bestätigt zunächst zwar das Vorhandensein eines die Erde umschließenden Weltozeans. Herodot aber zweifelt an dem, was nicht auf seiner eigenen Erfahrung fußt. Sie haben etwas erzählt, was ich zwar nicht recht glauben kann, aber vielleicht ein anderer, nämlich Sie hätten, als Sie um Libyen herumbogen, die Sonne zur Rechten gehabt. So bleibt der Wechsel der Perspektiven zunächst noch unbegriffen. Befangen in ihrer Blickrichtung und beschränkt in ihrer Mobilität, setzen die Kartografen die Welt in eins mit der vom Mittelmeer als Weltmitte definierten antiken Ökumene, dem Raum, der sich von Thule im Norden bis an die Ränder der Sahara im Süden und von der Straße von Gibraltar, den Säulen des Herkules im Westen, bis zu der Taprobane genannten Insel Sri Lanka im Osten erstreckt. Eratosthenes ist auch der Erste, der dieses geografische Gefüge mit Hilfe eines Koordinatensystems ins Bild zu setzen versucht. Er bestimmt mit seiner Messung des Erdumfangs einen Hauptmeridian auf der Linie Syene-Alexandria-Rhodos bis zur Mündung des Dnieper ins Schwarze Meer und konstruiert mit einem durchs Mittelmeer geführten Breitenkreis ein Achsenkreuz, dessen Schnittpunkt er ebenfalls auf die Insel Rhodos verlegt. Der Konstruktion liegt die Annahme zugrunde, man habe es bei der Erde mit einer dem Himmelsgewölbe vergleichbaren Sphäre zu tun. Im Gefolge der Lehren des Eratosthenes verdichtet sich das Bild von der Welt. Die Kartografen fangen an, den Mantel, eine zu Anfang des 2. Jahrhunderts über die Welt der Antike geworfene Umhüllung, von der Erdkruste zu lösen. Einer von ihnen geht dabei noch einen Schritt weiter und zugleich zurück zu einem Gesamtbild, wie es die Völker vor dem Beginn des hellenischen Zeitalters noch kannten. Krates von Malos, ansässig in Pergamon, schafft einen Gegenstand von ungeahnter Tragweite. Eine ansehnliche Kugel, auf der er die 4 einer Beschreibung Homers entlehnten Weltinseln abbildet. 3 dieser Inseln sind von undeutlicher Gestalt, die 4. zeigt die Umrisse der Eratosthenes bekannten Ökumene. Jede dieser Inseln wird umgürtet von Ozeanen, die diesen Erdball zu einem Bild von vollendeter Symmetrie machen. Das Verlangen nach Symmetrie ist eine Eigenschaft, die noch von den kosmologischen, vorwissenschaftlichen Weltmodellen herrührt. Die Sache selbst hingegen, um die Kartografen und Geografen Jahrhunderte gerungen haben, ein wahres Bild von der Welt, ist mit dem Erdball ins Rollen gekommen. Gerade als die Wissenschaften dabei sind, sich der Wahrheit zu nähern, geraten sie unter das Diktat der Religion. Claudius Ptolemäus aus Alexandria sichert am Ende der Antike noch einmal, wie schon der Geograph Strabon, den Bestand der Erkenntnisse. Dass sie danach außer Gebrauch geraten, liegt nicht an ihm. Sein Einfluss reicht noch für einige Zeit ins römische Zeitalter hinüber. Er setzt die Versuche fort, aus einem Gradnetz, wie von Eratosthenes vorausgedacht, ein Projektionsverfahren zu gewinnen, das eine lagegetreue Abbildung von Punkten auf der Erdoberfläche gestattet. Die Debatte entzündet sich, bevor die christlichen Theologen sie ohne Umschweife beenden, am Problem der Verlässlichkeit geografischer Aussagen. Karten, so der noch unausgesprochene Schluss, können nur spiegeln, was als beweisbare Tatsache gilt. Vor den Kartenzeichnern müssen Reisende, Geografen, Entdecker und Feldherren die Lage der Dinge erkunden. Ptolemäus, der in Alexandria die Schätze der zerfallenden, aber immer noch unvergleichlichen Bibliotheken verwaltet, die zu Recht die Quelle antiken Wissens genannt werden, macht sich Bedenken zu eigen, die schon der Astronom Hipparch im 2. vorchristlichen Jahrhundert gegen Eratosthenes vortrug. Es geht dabei um die Frage, wie die Lage von Orten auf Kartenbildern genau definiert werden kann. Bisher haben die Kartografen die geografische Breite durch Veränderungen in der Sternhöhe, die Länge durch Abweichungen im Sonnenstand annähernd bestimmt. Gegen dieses bis heute gebräuchliche Verfahren lässt sich kaum etwas einwenden. Nur existieren, wie schon Hipparch bemerkte, zu wenige brauchbare Vergleichsdaten. Ptolemäus setzt gegen diese Unsicherheit ein umfassendes System der wissenschaftlichen Klassifikation. Auch dies ist nicht seine originäre Erfindung, sondern eine Replik auf Einwände in Hipparchs gegen Eratosthenes gerichteter Schrift. Dessen Gradnetz erscheint bei Hipparch schon in einer erdumspannenden Gestalt, verbunden mit dem Hinweis, dass mit seiner Hilfe die Orte der bewohnten Welt in ihrer Relation zueinander lokalisiert werden könnten. Ptolemäus übernimmt diese theoretische Erwägung und ergänzt sie durch eine Erdbeschreibung, die 8000 ihm bekannte Orte anhand ihrer geografischen Länge und Breite in Form von Tabellen bestimmt. Die Daten sind ihm zum größten Teil freilich nur aus sekundären Quellen bekannt. Über Möglichkeiten, sie an Ort und Stelle zu überprüfen, verfügt er nicht. Selbst die Aufgabe, wenigstens an den Hauptorten der Ökumene die Tageslängen, den Sonnenstand, die Stellung des Polarsterns und die Zeiten der Tag- und Nachtgleiche zu ermitteln, hätte mehr als die Lebenszeit eines Naturforschers erfordert. Das ptolemäische System der Kartografie bleibt deswegen fürs Erste den ungesicherten Messungen der Antike verpflichtet. Seinem Urheber gelingt aber doch, und zwar in der Auseinandersetzung mit dem Kartografen Marinus von Tyros aus dem 1. Jahrhundert vor Christus, ein entscheidender Schritt. Marinus hatte auf einer durch die Kritik des Ptolemäus überlieferten Weltkarte das Gradnetz des Hipparch auf eine rechteckige Fläche projiziert, mit längengetreuer Wiedergabe des Breitenkreises von Rhodos und mit der in den Augen des Ptolemäus allerdings fatalen Konsequenz, dass damit auch die Länge des Äquators und der nördlichen Breitenkreise in gleicher Ausdehnung fixiert wurde. Die Erde hätte, rundete man das plane Kartenbild des Marinus, eine zylindrische Gestalt. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Kartografie, dass über das Problem der Projektionen systematisch nachgedacht wird. Ptolemäus, für den die Kugelgestalt der Erde eine mathematisch beweisbare Tatsache ist, erkennt die Schwächen des von Marinus eingeführten Systems. Es kann, wie er meint, nur für die Wiedergabe kleiner Flächen taugen. Das Bild der ihm geläufigen Ökumene hingegen erscheint auf der rechteckigen Plattkarte ungebührlich verzerrt. Zwar lassen sich alle Meridiane mit dem Verfahren längengetreu wiedergeben. Diese Frage ist aber für ein kartografisches Urteil über die in Ost-West-Richtung gestreckte Welt des römischen Imperiums von vergleichsweise geringer Bedeutung. Zuvorderst wird von ihm das römische Reich neu justiert. Den Nullmeridian verlegt Ptolemäus von Alexandria ans westliche Ende der ihm bekannten Hemisphäre auf die Länge der Insulae Fortunatae, wie die Kanarischen Inseln damals genannt werden. Bei dem schon von den Babyloniern mit 360 Grad definierten Umfang des Erdkreises bleibt es. Mit dieser Zählung enden für Ptolemäus die bewohnten Länder bei 180 Grad am Chinesischen Meer. Dazu trifft er eine Entscheidung, die sich, was das Kartenzeichnen angeht, letztlich durchsetzen wird. Er bestimmt, dass der rechte Rand der Darstellung die östliche und der obere Rand die nördliche Himmelsrichtung bezeichnen. Das Problem der verzerrten Wiedergabe ist für ihn damit aber noch nicht gelöst. Die Plattkarte des Marinus lässt ja kein auch nur annähernd wirklichkeitsgetreues Bild der Polarregion zu, weil alle Breitenkreise dieser zylindrischen Abbildung die gleiche Länge aufweisen. Ptolemäus konstruiert, um dem auszuweichen, oberhalb des Pols einen theoretischen Punkt. Er dient ihm als das Zentrum, von dem die Meridiane strahlenförmig ausgehen. Zugleich wird von ihm der Mittelpunkt der Breitenkreise markiert, die sich von Thule, den heutigen Shetlandinseln, über den Äquator bis zur Gegenbreite von Meroe in Afrika erstrecken. Der Vorzug dieser Abbildung liegt darin, dass sie die Meridiane und die Parallele von Rhodos längengetreu und das Verhältnis von Äquator und dem Breitengrad von Thule in der richtigen Proportion wiedergibt. Auf einen Globus montiert, hätte dieser Weltkegel die Erdoberfläche bei 36 Grad nördlicher Breite berührt. Die Revolution, die Ptolemäus mit seinem Kartenbild einleitet, liegt darin, dass er die Projektion einer Kugeloberfläche auf eine Ebene als wissenschaftliches Problem thematisiert. Mit einem von seinem theoretischen Punkt über dem Pol zum Äquator gelegten Maßstab, auf dem die Breitenkreise markiert wären, ließe sich, so seiner Anleitung für künftige Kartografen, die Lage von Städten und Ländern annähernd wirklichkeitsgetreu abbilden. Auch von Ptolemäus haben sich keine Karten erhalten. Es lässt sich nicht einmal klären, ob er seine Anleitungen zum Kartenzeichnen selbst ausgeführt hat. Seine Entwürfe verbreiten sich noch zu seinen Lebzeiten auf den Seefahrtslinien und Landstraßen des inneren Kreises der Ökumene. Sie werden in Gestalt zahlloser Kopien und Kommentare zum Handbuch einer Kartografie, die vorerst nur im Verborgenen wirkt. Agathodaimon, ein Zeichner am Museum von Alexandria, soll eine Weltkarte nach dem Verfahren der einfachen Kegelprojektion erstellt haben. Im byzantinischen Raum des 3. Jahrhunderts übernimmt der Astronom Pappos ptolemäische Gedanken und Karten in seine Weltchorographie. Römische Schriftsteller verwerten Teile des Buchs Geographica. Syrische Übersetzungen verbreiten das Werk in der islamischen Welt. Arabische Abschriften gelangen ins europäische Mittelalter. Erst im 15. Jahrhundert wird die weitreichende Bedeutung der ptolemäischen Erddarstellung wiederentdeckt. Bedenkt man den historischen Kontext, dann verbleibt Ptolemäus vorerst am Ende einer Epoche, in der fundamentale Fragen der Kartografie mit unzureichenden Mitteln nur halbwegs geklärt werden konnten. Seine Gedanken wachsen nur zögernd in ein Zeitalter hinüber, das bis an die Schwelle der Neuzeit keine weiteren schöpferischen Impulse zum Weltbild entwickeln wird. Die Theologen, die zu gleicher Zeit in allen Fragen der Weltanschauung die Oberhand gewinnen, Denken an Ptolemäus vorbei. Seine Vorstellungen sind heidnischer Natur, Fußnoten zu einer Geschichte der Irrtümer und Verfehlungen, denen die Christenheit gerade ein Ende bereitet. Zwar werden für die Reisen der Pilger nach Rom und für die Sicherung von Besitz und Gütern durchaus noch Karten gebraucht, deren Präzision aber beschränkt sich auf das Notwendigste. Richtungsangaben, Lagebestimmungen im Ungefähren, Spielräume, in denen die Fantasie über die wissenschaftliche Methodik triumphiert. Gottgefällig sollen die Ansichten der Wege sein, auf denen die Menschen verkehren. Nur in der Seefahrt, wo es nicht um das ewige, sondern um irdisches Leben geht, wird sorgfältiger gemessen und genauer beschrieben. Dort behauptet sich, wenn auch vorerst ohne spürbare Folgen, pragmatischer Geist. Das neue Weltbild wird in Klosterzellen herbeigeschrieben, von Mönchen weitergegeben und von den Kardinälen daran gemessen, ob es den von ihnen erdachten himmlischen Harmonien genügt. Die göttlichen Symmetrien sind fast das einzige Maß, dem sie Geltung verschaffen. Ihre Mappe Mundi, so der von ihnen auf das Weltganze gemünzte Begriff, spiegeln nicht die Erdoberfläche, wie sie ist, sondern die Welt, wie sie sein sollte. Es ist mehr als ein Paradox, dass wir diesem Wechsel aus der diesseitigen in die jenseitige Betrachtungsweise einige der schönsten Weltkarten verdanken. Die Leistungen der ungezügelten Fantasie werden allemal höher bewertet als die einer mathematisch strengen, keineswegs fantasielosen Kalkulation. Homers randständiger Ozean schlingt sich mit einem Mal wieder ums christliche Rad, den Erdkreis, von dem die Winde ins sonderbar bevölkerte und nach den Gesetzen einer komplizierten Mythologie organisierte Terrain hineinblasen. Wer Karten des Mittelalters entschlüsseln will, muss sich mit den Lehren nahezu aller Mystiker von der jüdischen Kabbala bis zu den Doktrinen der Ordensgemeinschaften vertraut machen. Jedes Ding, das auf den Karten erscheint, bezeichnet den Gegenstand, den es umreißt, und dazu einen Strom von Assoziationen, dessen Ufer im Dunkel längst abgelegter Weltanschauungen liegen. Flüsse werden so auf einer Palästina-Karte des 12. Jahrhunderts mit den Wassern des Garten Eden in Verbindung gebracht, die Haupthimmelsrichtungen mit den Namen der vier Evangelisten bezeichnet. Die Zahl 4 wird bestimmend für die Ausdehnung der Welt. Sie benennt an den Rändern der Mappe Mundi die 4 Temperamente, Winde, Klimata und Jahreszeiten als Figuren einer Mythologie, die den von ihr bemessenen Raum gleichsam einkreisen will. Auch abseits der christlichen Ökumene füllen sich die Weltbilder. Menschenfresser, Anthropophagen bevölkern Afrika, hunsköpfige Wesen, Kynokephalen den indischen Subkontinent. Auf Sizilien hat man, wiewohl diese Insel gut bekannt gewesen sein dürfte, mit dem Auftreten von Zyklopen zu rechnen. Und wie der Satz »Hic sunt leones«, hier gibt es Löwen, ausgerechnet auf das ferne Island geriet, lässt sich am allerwenigsten feststellen. Wahrscheinlich sollten Seefahrer auf diese Weise vor unbestimmten Gefahren gewarnt werden. Die mittelalterlichen Mappe Mundi sind von religiösen wie von heidnischen Schreckensvisionen beeinflusste Fantasiestücke. Sie enthalten, ohne direkten Bezug zu geografischem Wissen, die Lehren der Bibel und die Dogmen der christlichen Theologie. Gesucht wird nach universalen Weltbildern. Manchmal kehren diese sogar zu der Vorstellung von der Erde als einer Scheibe zurück. Ereignisse verschiedener Epochen auf ihnen sind zeitgleich wiedergegeben. Die Karte soll die Folgerichtigkeit eines göttlichen Heilsplans verdeutlichen. Wissenschaft, die sich an Tatsachen hält, hat keinen Platz in einem solchen System. Das heidnische Wissen überlebt derweil in den Abschriften und im geheimen Inventar der Klosterbibliotheken. Es sickert in die Grübeleien lernbegieriger Forscher und Naturlehrer, die sich mit der ausschließlich vergeistigten Welt der Theologen nicht abfinden wollen. Schließlich setzt es sich auch auf den Mappe Mundi wieder ins Bild, in den vertrauten, wenn auch vielfach entstellten Umrissen der inneren Ökumene und der Städte, die, wo immer man den Mittelpunkt der Welt ansiedeln will, auf eine plausible Weise zu diesem ins Verhältnis gesetzt werden müssen. Selbst die Koordinaten des Ptolemäus werden weitergegeben, wenn auch zunächst ohne zuverlässige Projektionen. Die Weltkarten des Mittelalters verknüpfen durch die Mitteilung historischer Begebenheiten im Kartenbild den Raum mit der Zeit. Dabei werden oft Jahrhunderte im Verlauf einer bildhaften Erzählung überbrückt, die nicht nur Strukturen der Erdoberfläche, sondern auch die Ereignisse auf ihr, nicht nur Wege, sondern auch Gedankengänge repräsentiert. Seit Herodot gilt die Regel, dass erst durch einen Vorfall in der Geschichte ein Ort auch ins geografische Bewusstsein der Menschen eindringt. Der erzählerisch leere Raum lässt sich nicht bezeichnen, er findet einfach nicht statt. Den Mitteln, die diesen Nachteil methodisch verlässlich aufheben könnten, gehen die Schöpfer der Mappe Mundi gezielt aus dem Weg. Als Schöpfer dekorativ ins Bild gesetzter Vorurteile haben sie sich ihren Platz in der Geschichte der Karten erschrieben. Lässt man die durchaus vielschichtige und formenreiche Typologie dieser Raum- und Ereigniskarten einmal beiseite, dann bleibt ihnen als gemeinsames Element, dass sie den frühgeschichtlichen kosmologischen Weltmodellen oft näher stehen als der vom Bemühen um wissenschaftliche Systematik geprägten hellenischen Kartografie. Sie definieren die Stellung des Menschen im Universum, zu der die Erde nur als ein Teil und als eine besondere Größe gehört. Die 1943 bei einem Luftangriff auf Hannover verbrannte Weltkarte aus dem Kloster Ebsdorf bei Uelzen galt als einer der größten Schätze der mittelalterlichen Kartografie. Ihr Urheber dürfte der aus England stammende Propst des Klosters, Gervasius von Tilbury, gewesen sein. Die im Verhältnis zu anderen Orten bevorzugte Nennung der Städte Lüneburg, Braunschweig, Hannover, Bremen und Verden, vor allem aber die Hervorhebung des Klosters selbst, deuten auf die Herkunft der Karte aus dieser Region. Ihre Entstehung wird zwischen 1230 und 1240 datiert. Die Ebsdorfer Weltkarte vereint auf eine nahezu ideale Weise die Wesenselemente christlicher, mittelalterlicher Kartografie. Sie ist, entgegen der Regel des Ptolemäus, ostorientiert, mit dem himmlischen Jerusalem im Zentrum und dem Haupt Christi am oberen, also östlichen Rand. Das Kartenbild wurde gewissermaßen auf den Leib Christi aufgetragen. Seine Hände bezeichnen den Norden und den Süden der Welt. Die Füße sind auf das westliche, untere Randmeer gestellt, das den Erdkreis vollständig umspült. Die Wiedergabe der drei Kontinente hält dem geografischen Wissen der Antike nicht stand. An der Mündung des Ganges, in unmittelbarer Nähe zum Haupt Christi, erscheint das Paradies als von der Heilsgeschichte vorgegebener Ort. Das aus 30 Pergamentblättern zusammengesetzte Weltrad, von dem noch Kopien existieren, zeigt eine geistige Landschaft mit geografischen Reminiszenzen. Es rückt das göttliche Wirken ins Bild. Die Karte dient als Ikone, leergeräumt vom Gradnetz ptolemäischer Projektionen. Im Verborgenen freilich entfalten Vernunft und systematische Wissenschaften weiterhin ihre gestaltende Kraft. Am Ende des Zeitabschnitts, den die Mappe Mundi abbilden, werden sie sich wieder der Oberfläche der Erde annehmen, mit einer Renaissance der hellenischen Wissenschaften, die auch den Radkarten des Mittelalters eine neue Dimension verleihen wird. Aus sich selbst heraus sorgt das Mittelalter dafür, dass die ganze Erde wieder ins Blickfeld gerät. Der aufblühende Handel mit der arabischen und asiatischen Welt bringt verborgene Kenntnisse und neue Techniken nach Europa. Der Kompass, eine chinesische Erfindung, verbreitet sich auf den Schiffen der italienischen Stadtrepubliken. Kundschafter wie Marco Polo sorgen für die Erweiterung geografischen Wissens. Mönche dringen ins Innere Asiens vor. Als nach dem Zerfall des von Marco Polo beschriebenen Mongolenreichs die fernöstlichen Handelswege gesperrt werden, kehrt sich die Blickrichtung um. Europa schaut nach dem Westen. Dorthin, wo der Atlantik immer noch unverrückbar alle Reiserouten versperrt. Die Bilanz der Reisen über Land wird zuerst von den Seefahrern begriffen. Auf Mallorca etabliert sich unter arabischem und jüdischem Einfluss eine Schule der Kartografie, deren herausragende Hinterlassenschaft, der katalanische Atlas, ist deutlich vom Reisebericht Marco Polos beeinflusst. Karten wie die aus der mallorquinischen Schule wandern in die Geheimarchive. Ihre Weitergabe wird mit dem Tode bestraft. In Portugal, dem am weitesten nach Westen vorgeschobenen Land der alten Welt, macht Heinrich der Seefahrer das Kartenzeichnen zur Staatswissenschaft. Seine Akademie in Sagres am Cabo São Vicente versammelt die besten Köpfe der Zeit. Von Sagres aus wird die Erkundung der Westküste Afrikas betrieben, mit neuartigen, Karavellen genannten Schiffen, die auch gegen den Wind geführt werden können. Als Bartolomeo Diaz 1487 das Kap der Guten Hoffnung umrundet, bestätigt er, was schon Herodot über die Reise phönizischer Kaufleute mitteilte. Die Route um Afrika ist eine Möglichkeit, einen von arabischer Vorherrschaft unbeeinflussten Seeweg nach Asien zu finden. Der zweite spanische Versuch im Jahre 1492 hält sich noch an ein Bild von der Welt, das noch von Ptolemäus herrührt. Der hatte sich in seinen Kartenentwürfen bekanntlich an Marinus von Tyros orientiert und dabei einen Rechenfehler dieses Kartenzeichners ungeprüft weitergegeben. 126 Längengrade, glaubte Ptolemäus, betrage der leere Raum zwischen der atlantischen Westküste und der Ostküste Asiens. Der Irrtum erreicht in Nürnberg den Mathematiker und Universalgelehrten Martin Beheim und in Florenz den Geographen Paolo Toscanelli. Beheim baut einen Globus, der den kurzen westlichen Seeweg nach Asien veranschaulichen soll, und Toscanelli schickt einen Brief an den Kanonikus Fernán Martínez in Lissabon. Mitsamt einer auf Marinus von Tyros zurückzuführenden Karte gerät das Schreiben in die Hände des Christoph Kolumbus. Die zu kurz bemessene Route ermutigt ihn zu einem Unternehmen, das er, wäre ihm die wirkliche Distanz bekannt gewesen, wohl kaum in die Tat umgesetzt hätte. Nach 126 Längengraden stellt sich ihm allerdings eine ganz neue Welt in den Weg, die auch das Handwerk der Kartografen revolutioniert. Amerika als eine Entdeckung, die sich einem schöpferischen Irrtum verdankt. Noch Amerigo Vespucci, der dem Kontinent zu seinem Namen verhilft, glaubt 1499, er werde auf westlichem Kurs das antike Taprobane, die Insel Sri Lanka, entdecken. Die Ureinwohner des Erdteils werden auf den Karten, die in den Werkstätten der Renaissance-Städte entstehen, folgerichtig und falsch als Indianer bezeichnet. Erst als Vasco Núñez de Balboa 1513 als erster Europäer über den Isthmus von Darién den Pazifik erreicht, bestätigt sich ein Verdacht, den viele schon hegen. Die Ausdehnung der Erde liegt erheblich über dem von den Kartografen errechneten Wert. Letzte Gewissheiten schafft eine Expedition, für die ihr Anführer mit dem Leben bezahlt. Am 27. April 1521 stirbt Ferdinand Magellan nach Auseinandersetzungen mit Eingeborenen auf der Philippineninsel Mataan. Sein Schiff, die Victoria, hat er zuvor an Feuerland vorbei durch die später nach ihm benannte Magellanstraße in den Pazifik geführt. 18 von ursprünglich 250 Besatzungsmitgliedern kehren im September 1522 von der ersten Weltumsegelung nach Spanien zurück. Mit ihrem verfaulten Schiff, heißt es dazu in einer ahnungslosen Sentenz, hätten sie als erste die Erde wie eine zweite Sonne umkreist. Als Kepler, Kopernikus und in ihrem Gefolge Galilei auch diesen Irrtum aus dem Weg räumen und die Erde ins Abseits eines beliebigen Planeten versetzen, findet auch die Kartografie zu neuen wissenschaftlichen Bildern. Die Fülle der aus aller Welt hereinströmenden, vom Buchdruck fast in Windeseile verbreiteten Daten erfordert von den Kartenzeichnern und Kupferstechern eine ganz neue Profession. Ausgerechnet in den zersplitterten, nach dem Krieg gegen die Spanier verwüsteten Niederlanden sorgt der Flame Gerard Mercator für die nächste bis heute spürbare kartografische Revolution. Den Grundstein für den niederländischen Wirklichkeitssinn haben noch die Spanier gelegt, die in den Provinzen an Maas und Eifel ein Zentrum wissenschaftlicher Forschung einrichteten. Ausschlaggebend dafür war die Entwicklung der reichen und weltoffenen Handelsstädte gewesen, deren neue und unbefangenere Lebensform, anders als im Mutterland der Inquisition, eine größere Freiheit der Gedanken erlaubte. Antwerpen, Amsterdam, Brügge und Gent konkurrieren mit den gelehrten Zentren von Nürnberg, Prag und Florenz und überbieten diese mit dem besonderen Geschick ihrer Handwerker. In Antwerpen veröffentlicht Abraham Ortelius 1564 seine auf 8 Blätter gedruckte Weltkarte, der 1570 eine einzigartige Neuerung folgt. Ein Kartenbuch mit 70 einheitlich gestalteten Blättern, das er mit dem Titel Theatrum Orbis Terrarum überschreibt. Dieses Welttheater ist der erste umfassende Atlas in der Geschichte der Kartografie. Gerard de Cremerer, wie Mercator eigentlich heißt, hat seine ersten Karten in den 30er Jahren nach den Grundsätzen der inzwischen wieder weit verbreiteten ptolemäischen Projektionen gezeichnet. Damals war er Gemma Frisius begegnet, einem in Brüssel und Löwen praktizierenden Arzt. Gemma Frisius ist auch der Urheber einer seinerzeit noch kaum entwickelten Vermessungsmethode, der Triangulation. Mit ihrer Hilfe lassen sich durch Winkelmessung von verschiedenen Punkten zu einem entfernten Objekt Raumverhältnisse in einem Netz von Dreiecken genau definieren. Der Globus wird zum Schlüssel für Mercators kartografisches Werk. Mit seiner Hilfe gelingt es ihm, die ptolemäischen Projektionen, die einstweilen nur die Kugelgestalt der Erde im Allgemeinen berücksichtigen, für praktische Belange tauglich zu machen. Allen bisherigen Seekarten lag die Kompassweisung als zentrales Element der Orientierung zugrunde. Die Krümmung der Erde wurde, soweit sich dies einrichten ließ, nur auf den Weltkarten berücksichtigt. Auf See erschwerten die manchmal schon mit breiten Kreisen versehenen, letztlich aber projektionslos ausgeführten Karten die Navigation. Der Kurs wurde von Unwägbarkeiten bestimmt, zu denen, nach der Entdeckung Amerikas, das unerklärliche Phänomen der magnetischen Missweisung gehörte. Mercator findet die Lösung, als er auf die Arbeiten des portugiesischen Mathematikers Pedro Nunes stößt. Der hat der Welt 1537 eine neue Linie geschenkt, die Loxodrome, die auf der Kugeloberfläche einen ungeahnten Vorzug entwickelt. Sie schneidet als spiralförmige Kurve alle Längenkreise in gleichem Winkel. Gelänge es, diese Loxodrome auf ein flaches Kartenbild so zu projizieren, dass sie dort als eine Gerade erschiene, ließe sich mit ihrer Hilfe Navigation in einem eindeutig definierten Netz von Meridianen und Breitengraden betreiben. 1569 präsentiert Gerard Mercator sein bis heute gebräuchliches Gradnetz auf einer Weltkarte. Fast scheint es ein Kinderspiel, das dem Kartografen beim Zusammensetzen seiner Globen eingefallen sein könnte. Deren Außenhaut muss ja, bevor sie auf die Kugel gelegt wird, in Segmenten zu Papier gebracht werden, deren äußere Begrenzung jeweils ein Meridian bildet. Mercator streckt diese Meridiane mit mathematischen Mitteln. Er dehnt die Fläche, die sie einschließen, bis diese ein Rechteck bildet, das sich an das ebenfalls rechteckige nächste Segment anlegen lässt. Die gesamte Kugelschale der Erde kann auf diese Weise als ein Rechteck dargestellt werden, das durch wachsenden Abstand der Breitenkreise vom Äquator zum Pol die Möglichkeit eröffnet, die Loxodrome als eine Gerade abzubilden. Damit besteht künftig für die Seefahrt die Möglichkeit, die Kurslinie durch Winkelmessung im Verhältnis zum Meridian abzubilden. Die Erde ist eine Kugel. Sie sollte es jedenfalls sein. Sie ist rund, seit Magellans Schiff sie wie eine zweite Sonne umkreiste. Gerade erst ist der Gedanke allgemeingut geworden, da stellen sich Zweifel ein. Die Erde bewegt sich im All, sie dreht sich um ihre eigene Achse. Das Rom der Kardinäle, die Galilei von dieser Lehre abschwören ließen, ist nur ein Fleck auf der Oberfläche des Planeten, der für eine halbe Tageslänge im Sonnenlicht steht. Soweit haben die Naturforscher sich vom Diktat der Theologen gelöst. Als Jean Richer 1672 in Cayenne, einer französischen Besitzung in Südamerika, mit einem Pendel experimentiert. Es schlägt deutlich langsamer aus als in Paris. Auf einer vollkommenen Kugel wären die Massen gleichmäßig verteilt. Folglich müsste die Anziehungskraft des Erdkörpers auch gleichmäßig auf die Pendel einwirken. Jean Richer weiß auf die Differenz seiner Messungen zunächst keinen Rat. Den erteilt ein Engländer, Sir Isaac Newton, 1687 in seiner Schrift Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, die die Grundgesetze der Mechanik in theoretische Operationen übersetzt. Newton zufolge müsste es sich bei der Erde um ein Rotationsellipsoid handeln. Einen an den Polen abgeflachten, am Äquator von den Zentrifugalkräften auseinandergezogenen Körper. Über die Konsequenzen, die diese Annahme für die Vermessungstechniken bringt, entbrennt schnell ein heftiger Streit. Der Ausgang der Kontroverse wird von einer Disziplin entschieden, die als Geodäsie im 18. Jahrhundert das Handwerk der Kartografen mit eigenen mathematischen und technischen Mitteln zu beeinflussen beginnt. Bereits seit 1669 erfolgt in Frankreich durch Jean Picard die Vermessung des Meridians von Paris. Dazu wird von einer Basislinie fester Länge im Gelände aus durch Winkelmessung ein Netz von Dreiecken auf die Erdoberfläche gelegt, wobei die geografische Länge und Breite eines Dreieckpunkts und die Lage einer Dreieckseite zum Meridian des Beobachtungsorts feststehen müssen. Diese Triangulation, von Mercators Lehrer Gemma Frisius 1533 erstmals beschrieben, führt zu einem Netz, das sich immer engmaschiger knüpfen und zu einem maßstäblichen und abstandsgenauen Bild der Erdoberfläche verdichten lässt. Die künstliche Landtafel, so der von dem württembergischen Kartografen Wilhelm Schickard 1629 geprägte Begriff, ermöglicht es, die Länge eines Meridianbogens zwischen zwei Orten verschiedener geografischer Breite exakt zu bestimmen. Das Dreiecksnetz von Jean Picard, das der Vorbereitung einer Karte von ganz Frankreich dient, wird ab 1683 unter der Leitung Giovanni Domenico Cassinis von Amiens bis Dünkirchen erweitert. Dabei stellt sich heraus, dass die Ausdehnung Frankreichs bisher als zu groß veranschlagt wurde. Den Umstand kommentiert Ludwig XIV. Mit der Bemerkung, die Unternehmungen seiner Gelehrten hätten ihm nichts als Verluste gebracht. Cassinis Sohn Jacques, wie zuvor sein Vater, Leiter der Sternwarte von Paris, gelangt zu dem Schluss, aus der von ihm fortgesetzten Meridianmessung ergebe sich, anders als von Newton vorausgesagt, eine Verjüngung des Erdkörpers an den Polen. Der Beweis kann nur praktisch erbracht werden durch Messungen in der Äquatorregion und in den Polargebieten. Die französische Akademie lässt sich schnell vom Nutzen solcher Aufwendungen überzeugen. Der König nur widerwillig, weil er den Schuldenstand seiner Nation kennt. Trotzdem werden 1735 und 1736 zwei wissenschaftliche Teams auf die Reise geschickt. Eines soll unter der Leitung des späteren preußischen Akademiepräsidenten Pierre-Louis Moreau de Maupertuis die Triangulation in Lappland vornehmen. Ein zweites im Hochland von Peru die Vergleichswerte ermitteln. Die Teilnehmer dieser Expedition, der Astronom Pierre Bouguer, der Mathematiker Louis Godin und der Geograph Charles-Marie de la Condamine. Auf der Route der spanischen Conquista gelangen sie über Panama nach Guayaquil, um bei Quito die eigentliche Aufgabe zu erledigen. Unter abenteuerlichen Begleitumständen finden sie ab 1744 den Weg nach Frankreich zurück. Anders als auf dem Eis des schwedischen Torneo-Flusses, wo Maupertuis seine Messungen in kürzester Zeit abschließen kann, gibt es im Hochland von Quito keine Ebene, auf der sich problemlos eine Basislinie anlegen ließe. Das Gelände ist zerklüftet und von Wasserläufen durchkreuzt. Sein einziger Vorzug ist, dass es in der Laufrichtung des Meridians liegt. Schließlich fällt die Wahl für die Basislinie auf einen Abschnitt der Hochebene von Yaruki. Die Indianer beobachten staunend, wie die Franzosen Buschwerk beiseite schaffen, um kleine Steinpyramiden mit hölzernen Latten obenauf zu errichten. Sie glauben, dass die Fremden mit ihnen unbekannte Götter verehren. Das Messinstrument, ein Klafter, stammt aus Paris. Es muss auf einer Strecke von rund 12 Kilometern 6500 Mal angelegt und dann zum Vergleich nach Frankreich zurückgebracht werden. Wer weiß schon, ob so ein geeichter Maßstab die Fahrt über den Atlantik ohne Veränderung übersteht. Zur Sicherheit wird die Basislinie gegenläufig vermessen. La Condamine nimmt den Weg von Punkt A, Godin kommt ihm entgegen. Rastlos arbeiten sie sich mehr als einen Monat voran, begegnen sich zwischen A und B und kommen schließlich nach nächtelangen Berechnungen zum Vergleich. 6272 Klafter, 4 Fuß und 7 Zoll beträgt die Distanz, wobei die Einzelmessungen um weniger als 3 Zoll voneinander abweichen. Ein respektables Ergebnis. Als die Beobachtungen 1743 abgeschlossen sind, weiß die Welt schon Bescheid. Maupertuis hat der Akademie in Paris von seinen Erkenntnissen aus Lappland berichtet. Die Erde ist nicht rund. Sie verjüngt sich auch nicht, wie von Cassini behauptet. Auch Newtons Rotationsellipsoid entspricht der Erdgestalt nur unzureichend, weil die nicht homogene Erdmasse die gesamte äußere Beschaffenheit des Planeten beeinflusst. Ein Idealzustand lässt sich nur hypothetisch festlegen. Die Geodäsie operiert seither mit Näherungswerten, die fortwährend anhand der konkreten Oberflächenstrukturen und Tiefenverhältnisse überprüft werden müssen. Die Erdmessung der Französischen Akademie markiert den Kulminationspunkt der kartografischen Geschichte auf ihrem Weg vom ursprünglichen Raumempfinden zur exakten Wissenschaft. Die Entschleierung der Erde von ihrem antiken Zentrum her zu den Rändern der begehbaren Welt endet an der Schwelle zur industriellen Moderne mit einem letzten Abenteuer, das der Sicherung einer abstrakten Raumdefinition gilt. Die Proportionen in diesem Gewirr von Linien, Kurven, Winkeln und Maßstäben kann man noch weiter verschieben, die Grundlagen aber werden seither für unanfechtbar gehalten. Für Wissenschaftler ein Zustand, der ihnen beruhigende Sicherheit bringt. Für Träumer, denen es an Territorien für ihre Sehnsüchte fehlt, der Ausgangsort enttäuschender Erfahrungen. Die Reisen, die James Cook in die Südsee unternimmt, die Expeditionen ins Herz Afrikas im 19. Jahrhundert, der Wettlauf zu den Polen am Anfang des 20. Jahrhunderts, sie alle führen durch im Prinzip schon begangenen, seiner Struktur nach entschlüsselten Raum. Dass sie in den meisten Fällen glücklicher ausgehen als frühere Unternehmungen, wird kaum noch bemerkt. Der Irrtum, dem Kolumbus erlag, brachte ihm höchstes Ansehen. Der Nautiker, der heute nach Satelliteninformationen, die auf dem kartografischen Wissen von Jahrtausenden fußen, die Erde umrundet, hat es da ungleich schwerer. Er verrichtet in den Augen seiner Zeitgenossen nur einen Dienstleistungsberuf. Von einem Ptolemäus, einem Mercator, einem Lacon d'Amin hat er vielleicht noch gehört. Das Publikum, das zur gleichen Zeit die Atlanten aufschlägt, um solchen Reiserouten zu folgen, hält das Netz der Breiten- und Längenparallelen dagegen fast schon für eine natürliche Gegebenheit. Die Wissenschaft sieht sich in solchen Fällen ein wenig in die Rolle des Schamanen gedrängt. Sie hat ein System von Orientierungen geschaffen, durch das wir uns nach Art der Angehörigen archaischer Stammeskulturen ohne nachzudenken bewegen. Im Forum Kultur hörten Sie heute Reisen vom Mittelpunkt zu den Rändern der Erde. Die Odyssee der Kartografie. Autor war Gerald Sammet. Sie können die vollständige Sendung auch auf den Wissenschaftsseiten im Internetangebot von Radio Bremen abrufen. Unter der Adresse www.radiobremen.de. Schreiben Sie dabei Radio Bremen bitte in einem Wort.